Die Bankenfrage. Bei unseren Diskussionen im Bundesbankvorstand in den ersten Monaten des Jahres 2010 gerieten immer drei Fragenkomplexe durcheinander und behinderten sich quasi gegenseitig. Das ist auch heute noch bei ähnlichen Diskussionen regelmäßig der Fall. Erstens, was ist der richtige Kurs für einen überschuldeten Staatshaushalt? Insolvenz? Umschuldung? Ausgabensenkung? Abgabenerhöhung? Strukturelle Reformen? Etc. Zweitens, ist die durch Anwendung des No-Bail-Out-Prinzips bewirkte Stärkung der Reformkräfte in der Abwägung höher zu bewerten als die durch eine Insolvenz verursachten sozialen Härten, finanziellen und moralischen Folgeschäden? Drittens, welche Folgen hat eine Staatsinsolvenz für das Bankensystem und generell für das Vertrauen an den Finanzmärkten sowie deren Funktionsfähigkeit? Frage 1 kann man immer nur im Kontext eines konkreten Staatshaushalts in einer konkreten Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt beantworten. Was nämlich für Griechenland im Herbst 2009 richtig war, muss keineswegs für Spanien im Sommer 2012 gelten. Frage 2 ist eine ordnungspolitische Grundsatzfrage, jenseits von Raum und Zeit. Das Recht eines Staates, Schulden zu machen, muss untrennbar verbunden sein mit seiner unbedingten Pflicht, für diese auch aufzukommen. Nur wenn die Politiker und die Bürger, die sie wählen, das genau wissen und auch jenseits allen vernünftigen Zweifels tief verinnerlicht haben, kann Moral Hazard, also die Tendenz, auf Kosten anderer zu leben, verhindert werden. Noch so intensive Vorgaben und Kontrollen können einen Verzicht auf das No-Bail-Out-Prinzip oder die negativen Wirkungen seiner Einschränkungen nicht ausgleichen. Frage 3 muss gelöst bzw. hinreichend beantwortet sein, ehe die Insolvenz eines Staatshaushalts bzw. eine Einstellung oder wesentliche Einschränkung der Zahlungen von Zins und Tilgung einer Staatsschuld tatsächlich erfolgt. Das bedeutet, wenn Banken größere Portfolios von Staatsanleihen besitzen, darf entweder der aus einer Staatsinsolvenz resultierende Verlust nicht so groß sein, dass er das Eigenkapital der einzelnen Bank unter die gesetzliche Eigenkapitalvorgabe absenkt, das hätte nämlich eine Schließung bzw. Insolvenz der betroffenen Bank zur Folge, oder der einer Bank durch die Staatsinsolvenz entstehende Verlust an Eigenkapital muss auf anderem Wege ausgeglichen werden, etwa durch Bürgschaften des Staates oder andere Organe mit ausreichender Bonität, oder durch eine staatliche Beteiligung an der Bank, notfalls auch mit gesetzlichem Zwang. Den letzteren Weg hatte man ja bei der Weltfinanzkrise 2008-2009 in vielen Staaten mit Erfolg beschritten. Vergleiche Kapitel 6. Leider hatte man bei der Konstituierung des No-Bail-Out-Prinzips im Maastricht-Vertrag übersehen, dass dieses nur glaubwürdig ist, wenn eine Bankenkrise als Folge einer staatlichen Insolvenz ausgeschlossen werden kann. Wie bereits beschrieben, war damals nicht ausreichend im Blick, dass die Staatsschuld in einer Währungsunion ihren Charakter ändert. Ein Staat mit eigener Notenbank, der sich in eigener Währung verschuldet, kann streng genommen nicht insolvent werden. Er wird vielmehr ein unbewältigtes Schuldenproblem durch Inflation lösen. Dabei verlieren zwar mit der nationalen Währung auch die Staatsanleihen an realem Wert, es gibt aber niemals einen Ausfall bei Zins und Tilgung und deshalb bei einer in dieser Währung bilanzierenden Bank auch niemals einen Abschreibungsbedarf auf Staatsanleihen. Für Fremdwährungsanleihen im Bankenbesitz gab es dagegen schon immer das übliche Devisenkursrisiko. Bei gleicher Qualität staatlicher Politik verändert sich das Risiko einer Staatsanleihe allein dadurch, dass es im einen Fall eine Notenbank als Lender of Last Resort gibt und im anderen Falle nicht. Den Banken gefällt das überhaupt nicht. Den Ratingagenturen und den meisten Investoren an den Märkten auch nicht. Die Abstufungen in der Bonität von Euro-Ländern wurden sogar ausdrücklich mit dem fehlenden Lender of Last Resort begründet. Von daher stammt auch der Druck auf die EZB, notfalls öffentliche Anleihen unbegrenzt zu kaufen, um Kursverluste zu begrenzen. In einer ungewöhnlichen Äußerung hatte sich der französische Zentralbankpräsident Christian Noyer im Dezember 2011 öffentlich darüber beklagt, dass die Ratingagenturen die Bonität von Großbritannien besser einschätzen als die von Frankreich, obwohl sowohl das laufende Defizit als auch der Schuldenstand in Frankreich günstiger sei. Wolfgang Münchau schrieb darauf in einem beißenden Kommentar, der wirkliche Unterschied sei eben, dass Großbritannien wegen seiner nationalen Notenbank nicht in der Währungsfalle sitze, während Frankreich wegen des Fehlens einer eigenen Währung wirtschaftlich gesehen eine subsouveräne Zone sei. Hätten die Banken und andere Investoren in Staatsanleihen, aber auch die Regulatoren in der jeweiligen nationalen Bankaufsicht und den internationalen Gremien die Implikationen des No-Bail-Out-Prinzips des Maastricht-Vertrages richtig verstanden, so wäre es nie dazu gekommen, dass entsprechend dem Basel II-Abkommen Staatsanleihen als risikofreie Kapitalanlagen gelten, die nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen. Auch hätte sich schon recht frühzeitig eine stärkere Differenzierung in der Verzinsung von Staatsanleihen des Euroraumes eingestellt. Mit Ausbruch der Krise um die griechischen Staatsfinanzen gab es hier ein überstürztes Lernen. Die Anforderungen an das regulatorische Eigenkapital der Banken wurden generell erheblich verschärft. Und es ist im Gespräch, Mindestkapitalquoten für Banken einzuführen, die unabhängig von der Risikogewichtung des jeweiligen Anlageportfolios sind. Es ist jedenfalls völlig klar und auch kein Zeichen krisenhafter Entwicklung, dass Investoren rund um die Welt bei Banken, Lebensversicherungen, Fonds und in der privaten Vermögensverwaltung das spezifische Risiko von Staatsanleihen des Euroraums neu gewichten. Das bedeutet, dass sie sich für eine Übergangszeit netto erst einmal von Beständen trennen, bis sie eine erwünschte neue Portfoliostruktur erreicht haben. Das erhöht tendenziell das Zinsniveau für alle jene Staaten im Euroraum, die keine wirklich erstklassige Bonität haben. Derartige Fragen wurden aber, wie erwähnt, praktisch gar nicht diskutiert, bis die Krise um die griechischen Staatsfinanzen ausbrach. Als die Krise dann da war, war die Anwendung des No-Bail-Out-Prinzips so lange psychologisch und politisch unglaubwürdig, als eine Lösung für das Bankenproblem nicht auf dem Tisch lag. Der wohl größte Fehler, der damals gemacht wurde, lag in eben diesem Punkt. Man rettete den griechischen Staatshaushalt, um die griechischen Staatsanleihen zu retten, und dachte nicht ausreichend darüber nach, dass es im Frühling 2010 viel billiger gewesen wäre, sich auf die Abschirmung der Banken zu konzentrieren. Damit hätte man das No-Bail-Out-Prinzip auch nicht beschädigt.